Mitten auf der Straße stand eine elegante, hochherrschaftliche Equipage, mit zwei feurigen Schimmeln bespannt. Drinnen saß niemand, der Kutscher war vom Bock gestiegen und stand daneben. Die Pferde wurden am Zaum gehalten. Ringsherum drängten sich die Menschen, ganz vorne standen Polizisten. Einer von ihnen hielt eine kleine, brennende Laterne in der Hand, mit der er sich bückend etwas auf der Straße dicht bei den Rädern der Equipage beleuchtete. Alle redeten, schrien durcheinander, riefen »Ach!« und »Oh Gott!« Der Kutscher schien bestürzt zu sein und rief mehrmals »Solch ein Unglück, Herrgott, solch ein Unglück!« Raskolnikow drängte sich so gut es ging näher und erblickte endlich die Ursache dieses Zusammenlaufs und der Neugierde. Auf dem Pflaster lag ein überfahrener Mann, ohne Besinnung, ganz mit Blut bedeckt. Gesicht und Kopf waren blutüberströmt, das Gesicht schrecklich zugerichtet. Man sah, dass er schwer verwundet war. »Liebe Leute«, klagte der Kutscher, »ist es denn meine Schuld? Ja, wenn die Pferde gejagt oder ich ihm nicht zugerufen hätte. Ich fuhr aber langsam, ohne Eile. Alle haben es gesehen und können es bestätigen. Ich sah ihn, wie er über die Straße ging, hin und her wankte, beinahe hinfiel. Ich rief ihm einmal zu, noch einmal und zum dritten Mal, hielt die Pferde zurück, aber er fiel direkt unter ihre Hufe. Hat er es absichtlich getan oder war er zu stark betrunken? Die Pferde sind jung und scheuen leicht. Als er aufschrie, zogen sie an und wurden wild und das Unglück war geschehen. Ja, es war so, wie er sagt«, rief ein Augenzeuge. »Er hat ihm zugerufen, das ist wahr. Dreimal hat er gerufen«, sagte eine andere Stimme. »Genau dreimal hat er gerufen, alle haben es gehört«, rief ein Dritter. Der Kutscher wirkte nicht besonders niedergeschlagen oder erschrocken. Man sah sofort, dass die Equipage einem reichen und angesehenen Herrn gehörte, der irgendwo abgeholt werden sollte. Die Polizisten gaben sich deshalb Mühe, diesen letzten Umstand zu berücksichtigen und die Equipage nicht zu lange aufzuhalten. Den Überfahrenen wollte man auf das Polizeibüro und ins Krankenhaus schaffen. Niemand kannte seinen Namen. Unterdessen hatte Raskolnikow sich durchgedrängt und sah den Liegenden. Plötzlich beleuchtete die Laterne hell das Gesicht des Unglücklichen. Da erkannte er ihn. »Ich kenne ihn! Ich kenne ihn!« rief er aus und drängte sich ganz nach vorn. »Er ist ein verabschiedeter Beamter, Titularrat Marmeladow. Er wohnt hier in der Nähe, im Hause Kosel. Holt schnell einen Arzt. Ich will es bezahlen. Hier ist Geld.«